Ich hatte einen Traum, da träumte ich, da träumte ich. Du warst ein großer Fisch und schlucktest mich, und schlucktest mich. Als unverdauter Speiserest rutschte ich umher, doch dann freundete ich mich ganz fest mit einem Heringsweibchen an. Ich, armer Jonas, wir hatten viele Kinder in dem Jahr, die sahen aus wie frischer Kaviar, wie Kaviar. Ich schluckte sie mit Appetit, das Heringsweibchen hat geflennt. Es löste sich von mir und glitt ins tiefe Meer als Exkrement. Ich, armer Jonas, da hockte ich nun allein in deinem Bauch und heulte über vieles und mich auch. Ich knetete ganz flehentlich dein Herz mit deiner nassen Hand. Und eines Tages spießt du mich dann wieder aus ein festes Land. Mich, armen Jonas. Da diente ich als General dem Staat, dem Staat. Besaß nen Harem und den Doktorgrad, den Doktorgrad. Ich gurgelte mit Kaviar und badete in rotem Sekt und wurd von meiner Haremschar des Morgens kichernd zugedeckt. Ich, armer Jonas. Doch eines Tages hatte ich einen Traum, einen Traum. Das Heringsweibchen lächelte so kaum, so kaum. Da schlich ich in der Dämmerung zu mir und wartete auf Flut. Es roch so nach Erinnerung, mir war ganz wässerig zumut. Mir, armen Jonas. Und als die Flut mich schließlich mit sich zog, da rief ich nach dir, komm und schluck mich doch. Und als die Heringsschwärme flohen, war meine Kraft bereits am End. Und als du kamst, da lag ich schon im tiefen Meer als Exkrement. Ich, armer Jonas.